tenorstimme von This is the Record of John, Orlando Gibbons. Im Hintergrund läuft eine Aufnahme mit Solist und Gamben und dreimal kommt dann der Chor und davon die Tenorstimme. And they ask it him, what art thou then? What art thou then, Elias? And he said, I am not. Art thou the prophet? And he answered, no. Art thou the prophet? And he answered, no. The way of the Lord of the Lord.